Die Zentrale. Die Zentrale weiß alles besser. Die Zentrale hat die Übersicht, den Glauben an die Übersicht und eine Kartothek. In der Zentrale sind die Männer mit unendlichem Stunk untereinander beschäftigt, aber sie klopfen dir auf die Schulter und sagen: Lieber Freund, Sie können das von Ihrem Einzelposten nicht so beurteilen. Wir in der Zentrale. Die Zentrale hat zunächst eine Hauptsorge: Zentrale zu bleiben. Gnade Gott, dem untergeordneten Organ, das wagt etwas selbstständig zu tun. Ob es vernünftig war oder nicht, ob es nötig war oder nicht, ob es da gebrannt hat oder nicht, erst muss die Zentrale gefragt werden. Wofür wäre sie denn sonst Zentrale? Dafür, dass sie Zentrale ist. Merken Sie sich das. Mögen die draußen sehen, wie sie fertig werden. In der Zentrale sitzen nicht die Klugen, sondern die Schlauen. Wer nämlich seine kleine Arbeit macht, der mag klug sein. Schlau ist er nicht. Denn wäre er's, er würde sich darum drücken. Und hier gibt es nur ein Mittel. Das ist der Reformvorschlag. Der Reformvorschlag führt zur Bildung einer neuen Abteilung, die, selbstverständlich, der Zentrale unterstellt, angegliedert, beigegeben wird. Einer hackt Holz und 33 stehen darum. Die bilden die Zentrale. Die Zentrale ist eine Einrichtung, die dazu dient, Ansätze von Energie und Tatkraft der Unterstellten zu deppen. Der Zentrale fällt nichts ein und die anderen müssen es ausführen. Die Zentrale ist eine Kleinigkeit unfehlbarer als der Papst, sieht aber lange nicht so gut aus. Der Mann der Praxis hat es demgemäß nicht leicht. Er schimpft furchtbar auf die Zentrale, zerreißt alle ihre Ukase in kleine Stücke und wischt sich damit die Augen aus. Dies getan, heiratet er die Tochter eines Obermimen, avanciert und rückt in die Zentrale auf. Denn es ist ein Avancement, in die Kartothek zu kommen. Dort selbst angelangt, räuspert er sich, rückt an der Krawatte, zieht die Manschetten gerade und beginnt zu regieren. Als durchaus Gott eingesetzte Zentrale, voll tiefer Verachtung für die einfachen Männer der Praxis, tief im unendlichen Stunk mit den Zentralkollegen. So sitzt er da wie die Spinne im Netz, das die anderen gebaut haben, verhindert gescheite Arbeit, gebietet Unvernünftige und weiß alles besser. Diese Diagnose gilt für Kleinkinderbewahranstalten, Außenministerien, Zeitungen, Krankenkassen, Forstverwaltungen und Banksekretariate und ist selbstverständlich eine scherzhafte Übertreibung, die für einen Betrieb nicht zutrifft. Für deinen.